Armgard, Woldemar und Tante Adelheid hatten die Mitte genommen. Als sie bis in die Nähe der Seespitze gekommen waren, immer unter einem verschneiten Buchen- und Eichengange hin, wurden sie durch ein Geräusch wie von brechenden kleinen Ästen aufmerksam gemacht und ihr Auge nach oben richtend, gewahrten sie, wie zwei Eichhörnchen über ihnen spielten und in beständigem Sich-Haschen von Baum zu Baum sprangen. Die Zweige knickten und der Schnee stäubte hernieder. Armgard mochte sich von dem Schauspiel nicht trennen, lachte, wenn die momentan verschwundenen Tierchen mit einem Male wieder zum Vorschein kamen, und gab ihre Beobachtung erst auf, als die Domina nicht direkt unfreundlich, aber doch ziemlich ungeduldig und jedenfalls wie gelangweilt zu ihr bemerkte: »Ja, Comtesse, die springen! Es sind eben Eichhörnchen!« Einige Minuten später hatten alle die Bank erreicht, von der aus man den besten Blick auf den zugefrorenen See hatte. Das Eis zeigte sich hoch mit Schnee bedeckt, aber in seiner Mitte war doch schon eine gefegte Stelle, zu der vom Ufer her eine schmale, gleichfalls freigeschaufelte Straße hinüberführte. Engelke legte die Decken über die Bank und die Damen, die von dem halbstündigen und zuletzt etwas ansteigenden Wege müde geworden waren, nahmen alle drei Platz, während sich Rolf Krake und Unke wie Schildhalter zu beiden Seiten der Bank aufstellten. Dubslav dagegen platzierte sich in Front und machte, während er einen landläufigen Führerton anschlug, den Cicerone. »Hab die Ehre, Ihnen hier die große Sehenswürdigkeit von Dorf und Schloss Stechlin zu präsentieren, unseren See, meinen See, wenn Sie mir das Wort gestatten wollen. Alle möglichen berühmten Naturforscher waren hier und haben sich höchst schmeichelhaft über den See geäußert. Immer hieß es, es stehe wissenschaftlich fest. Und das ist jetzt das Höchste. Früher sagte man, es steht in den Akten. Ich lasse dabei dahingestellt sein, wovor man sich tiefer verbeugen muss.« »Ja«, sagte Melusine, »das ist nun also der große Moment. Orientiert bin ich. Aber wie das mit allem Großen geht, ich empfinde doch auch etwas von Enttäuschung. Das ist, weil wir Winter haben, gnädigste Gräfin. Wenn Sie die offene Seefläche vor sich hätten und in der Vorstellung stünden, jetzt bildet sich der Trichter und jetzt steigt es herauf, dann würden Sie mutmaßlich nichts von Enttäuschung empfinden. Aber jetzt, das Eis macht still und duckt das Revolutionäre. Da kann selbst unser Unke nichts notieren, nicht wahr, Unke?« Unke schmunzelte. »Im Übrigen sehe ich zu meiner Freude, und das verdanken wir wieder unserem guten Kluckhuhn, der an alles denkt und alles vorsieht, dass die Schneeschipper auch ein paar ihrer Pickäxte mitgebracht haben. Ich taxiere das Eis auf nicht dicker als 2 Fuß, und wenn sich die Leute dran machen, so haben wir in 10 Minuten eine große Lune, und der Hahn, wenn er nur sonst Lust hat, kommt aus seiner Tiefe herauf. Befehlen, Frau Gräfin? Um Gottes Willen, nein. Ich bin sehr für solche Geschichten und bin glücklich, dass die Familie Stechlin diesen See hat, aber ich bin zugleich auch abergläubisch und mag kein Eingreifen ins Elementare. Die Natur hat jetzt den See überdeckt. Da werde ich mich also hüten, irgendwas ändern zu wollen. Ich würde glauben, eine Hand führe heraus und packte mich.« Adelheid war bei diesen Worten immer gerader und länger geworden und drückte mit Ostentation von Melusine weg, mehr der Banklehne zu, wo halb wie das gute Gewissen, halb wie die göttliche Weltordnung Unke stand und durch seine bloße Gegenwart den Gemütszustand der Domina wieder beschwichtigte. Nur von Zeit zu Zeit sah sie fragend, forschend und vorwurfsvoll auf ihren Bruder. Dieser wusste genau, was in seiner Schwester Seele vorging. Es erheiterte ihn ungemein, aber es beunruhigte ihn doch auch. Wenn diese Gefühle wuchsen, wohin sollte das führen? Die Möglichkeit einer schrecklichen Szene, die sein Haus mit einer nicht zu tilgenden Blam behaftet hätte, trat dabei vor seine Seele. Der Himmel hatte aber ein Einsehen. Schon seit einer Viertelstunde lag ein grauer Ton über der Landschaft und plötzlich fielen Flocken. Erst vereinzelte, dann dicht und reichlich. Den Weg bis Globsow fortzusetzen, daran war unter diesen Umständen gar nicht mehr zu denken, und so brach man denn auf, um ins Schloss zurückzukehren. Auch auf einen Besuch in der Kirche, weil es da zu kalt sei, wurde verzichtet. Der Heimweg war gemeinschaftlich angetreten worden, aber doch nur bis an die Dorfstraße. Hier teilte man sich in 3 Gruppen, eine jede mit verschiedenem Ziel. Dubslav, Tante Adelheid und Armgard gingen auf das Herrenhaus, Unke und Rolf Krake auf das Schulzenamt Woldemar und Melusine dagegen auf die Pfarre zu. Woldemar freilich nur bis an den Vorgarten, wo er sich von Melusine verabschiedete. Lorenzen, solange er Woldemar und Melusine sich seiner Pfarre nähern sah, hatte verlegen am Fenster gestanden, kam aber, als das Paar sich draußen trennte, so ziemlich wieder zu sich. Er war nun schon so lange jeder Damenunterhaltung entwöhnt, dass ihm ein Besuch wie der Gräfin zunächst nur Verlegenheit schaffen konnte. Wenn's denn aber durchaus sein musste, so war ihm ein Tête-à-tête mit ihr immer noch lieber als eine Plauderei zu dritt. Er ging ihr denn auch bis in den Flur entgegen, war ihr hier beim Ablegen behilflich und sprach ihr, weil er jede Scheu rasch von sich abfallen fühlte, ganz aufrichtig seine Freude aus, sie in seiner Pfarre begrüßen zu dürfen. Und nun bitte ich Sie, Frau Gräfin, sich's unter meinen Büchern hier nach Möglichkeit bequem machen zu wollen. Ich bin zwar auch Inhaber einer Putzstube mit einem dezenten Teppich und einem kalten Ofen, aber ich könnte das gesundheitlich nicht verantworten. Hier haben wir wenigstens eine gute Temperatur, die immer die Hauptsache bleibt. Ach, eine gute Temperatur. Gesellschaftlich ist sie beinahe alles und dabei leider doch so selten. Ich kenne Häuser, wo, wenn Sie den Widersinn verzeihen wollen, der kalte Ofen gar nicht ausgeht. Aber erlassen Sie mir gütigst den Sofaplatz hier. Ich fühle mich dazu noch nicht alte Dame genug und möchte auch gern en vue der beiden Bilder bleiben, trotzdem ich das eine davon schon so gut wie kenne. Die Kreuzabnahme? Nein, das andere. Die Lind also? Ja. So haben Sie das schöne Bild in der Nationalgalerie gesehen. Auch das. Aber doch freilich erst seit ganz kurzem, während ich von Ihrer Aquarellkopie schon seit ein paar Monaten weiß. Das war auf einer Dampfschifffahrt, die wir nach dem sogenannten Eierhäuschen machten. Und der Ausplauderer über das Bild da vor mir war niemand anderes als Ihr Zögling Woldemar, auf den Sie stolz sein können. Er freilich würde den Satz umkehren, oder sage ich lieber, er tat es. Denn er sprach mit solcher Liebe von Ihnen, dass ich Sie von jenem Tag an auch herzlich liebe, was Sie sich schon gefallen lassen müssen. Ein Glück nur, dass er sich draußen verabschiedet hat und nicht hören kann, was ich hier sage. Lorenzen lächelte. Sonst hätten sich diese Bekenntnisse verboten, aber da sie nun mal gemacht sind und man nie weiß, wann und wie man wieder zusammenkommt, so lassen Sie mich darin fortfahren. Woldemar erzählte mir, pardon für meine Indiskretion, von ihrer Schwärmerei für die Lind, und da horchten wir denn auf und beneideten sie fast. Nichts beneidenswerter als eine Seele, die schwärmen kann. Schwärmen ist Fliegen, eine himmlische Bewegung nach oben. Lorenzen stutzte. Das war doch mehr als eine bloß liebenswürdige Dame aus der Gesellschaft. Und um es kurz zu machen, fuhr Melusine fort, Woldemar sprach bei dieser Gelegenheit wie von ihrer ersten Liebe, und dabei wies sie lächelnd auf das Bildchen der Lind, so auch von ihrer letzten, nein, nicht von ihrer letzten, sie werden immer eine neue finden, sprach also von ihrer Begeisterung für den herrlichen Mann da weit unten am Tejo, von ihrer Begeisterung für den Juan de Deus. Und als er ausgesprochen hatte, da haben wir uns alle, die wir zugegen waren, um den Un Santo gescharrt und einen geheimen Bund geschlossen. Erst um den Un Santo und zum Zweiten um Sie selbst. Und nun frage ich Sie, wollen Sie mittun in diesem unseren Bund, der ohne Sie gar nicht existierte? Mir ist manches verquer gegangen, aber ich bin, denke ich, dem Tage nahe, der mich ahnen lässt, dass unsere Prüfungen auch unsere Segnungen sind und dass mir alles Leid nur kam, um den Stab, der trägt und stützt, fester zu umklammern. Ich darf leider nicht hinzusetzen, dass dieser Stab möglich, dass er sich einst dazu auswächst, das Kreuz sei. Meiner ganzen Natur nach bin ich ungläubig. Aber ich hoffe, sagen zu dürfen, ich bin wenigstens demütig. Wenigstens demütig, wiederholte Lorenzen langsam, zugleich halb verlegen vor sich hinblickend, und Melusine, die Zweifel, die sich in der Wiederholung dieser Worte ziemlich deutlich aussprachen, mit scharfem Ohre heraushörend, fuhr in plötzlich verändertem und beinahe heiterem Tone fort, wie grausam sie sind. Aber sie haben recht. Demütig, und dass ich mich dessen auch noch berühme. Wer ist demütig? Wir alle sind dem Letzten doch eigentlich das Gegenteil davon. Aber das darf ich sagen. Ich habe den Willen dazu. Und schon der gilt, Frau Gräfin. Nur freilich ist Demut nicht genug. Sie schafft nicht, sie fördert nicht nach außen. Sie belebt kaum. Und ist doch mindestens der Anfang zum Besseren, weil sie mit dem Egoismus aufräumt. Wer die Staffel hinauf will, muss eben von unten an dienen. Und so viel bleibt, es birgt sich in ihr die Lösung jeder Frage, die jetzt die Welt bewegt. Demütig sein heißt christlich sein. Christlich in meinem, vielleicht darf ich sagen, in unserem Sinne. Demut erschrickt vor dem zweierlei Maß. Wer demütig ist, der ist duldsam, weil er weiß, wie sehr er selbst der Duldsamkeit bedarf. Wer demütig ist, der sieht die Scheidewände fallen und erblickt den Menschen im Menschen. »Ich kann Ihnen zustimmen«, lächelte Lorenzen, »aber wenn ich Frau Gräfin in Ihren Mienen richtig lese, so sind diese Bekenntnisse doch nur Einleitung zu was anderem. Sie halten noch das Eigentliche zurück und verbinden mit Ihrer Aussprache, so sonderbar es klingen mag, etwas Spezielles und beinahe Praktisches. Und ich freue mich, dass Sie das herausgefühlt haben. Es ist so. Wir kommen da eben von Ihrem Stechlin her, von Ihrem See, dem Besten, was Sie hier haben. Ich habe mich dagegen gewehrt, als das Eis aufgeschlagen werden sollte, denn alles Eingreifen oder auch nur Einblicken in das, was sich verbirgt, erschreckt mich. Ich respektiere das Gegebene. Daneben aber freilich auch das Werdende, denn eben dies Werdende wird über kurz oder lang abermals ein Gegebenes sein. Alles Alte, soweit es Anspruch darauf hat, sollen wir lieben. Aber für das Neue sollen wir recht eigentlich leben. Und vor allem sollen wir, wie der Stechlin uns lehrt, den großen Zusammenhang der Dinge nie vergessen. Sich abschließen heißt sich einmauern, und sich einmauern ist tot. Es kommt darauf an, dass wir gerade das beständig gegenwärtig haben. Mein Vertrauen zu meinem Schwager ist unbegrenzt. Er hat einen edlen Charakter, aber ich weiß nicht, ob er auch einen festen Charakter hat. Er ist feinen Sinnes, und wer fein ist, ist oft bestimmbar. Er ist auch nicht geistig bedeutend genug, um sich gegen abweichende Meinungen, gegen Irrtümer und Standesvorurteile wehren zu können. Er bedarf der Stütze. Diese Stütze sind Sie meinem Schwager Woldemar von Jugend auf gewesen. Und um was ich jetzt bitte, das heißt, seien Sie es ferner. Dass ich Ihnen sagen könnte, wie freudig ich in Ihren Dienst trete, gnädigste Gräfin. Und ich kann es umso leichter, als Ihre Ideale, wie Sie wissen, auch die meinigen sind. Ich lebe darin und empfinde es als eine Gnade, da, wo das Alte versagt, ganz in einem Neuen aufzugehen. Um ein solches Neues handelt es sich. Ob ein solches Neues sein soll, weil es sein muss, oder ob es nicht sein soll, um diese Frage dreht sich alles. Es gibt hier um uns her eine große Zahl vorzüglicher Leute, die ganz ernsthaft glauben, dass uns Überlieferte, das Kirchliche voran, leider nicht das Christliche, müsse verteidigt werden, wie der salomonische Tempel. In unserer Obersphäre herrscht außerdem eine naive Neigung, alles Preußische für eine höhere Kulturform zu halten. Genau wie Sie sagen. Aber ich möchte doch um der Gerechtigkeit willen die Frage stellen dürfen, ob dieser naive Glaube nicht eine gewisse Berechtigung hat. Er hatte sie mal, aber das liegt zurück und kann nicht anders sein. Der Hauptgegensatz alles Modernen gegen das Alte besteht darin, dass die Menschen nicht mehr durch ihre Geburt auf den von ihnen einzunehmenden Platz gestellt werden. Sie haben jetzt die Freiheit, ihre Fähigkeiten nach allen Seiten hin und auf jedem Gebiete zu betätigen. Früher war man 300 Jahre lang ein Schlossherr oder ein Leinenweber. Jetzt kann jeder Leinenweber eines Tages ein Schlossherr sein. Und beinahe auch umgekehrt, lachte Melusine. Doch lassen wir dies heikle Thema. Viel, viel lieber höre ich ein Wort von Ihnen über den Wert unserer Lebens- und Gesellschaftsformen, über unsere Gesamtanschauungsweise, deren besondere Zulässigkeit Sie, wie mir scheint, so nachdrücklich anzweifeln. Nicht absolut. Wenn ich zweifle, so gelten diese Zweifel nicht so sehr den Dingen selbst, als dem Hochmaß des Glaubens daran. Dass man alle diese Mittelmaßdinge für etwas Besonderes und Überlegenes und deshalb, wenn es sein kann, für etwas ewig zu Konservierendes ansieht. Das ist das Schlimme. Was mal galt, soll weiter gelten. Was mal gut war, soll weiter ein Gutes oder wohl gar ein Bestes sein. Das ist aber unmöglich. Auch wenn alles, was keineswegs der Fall ist, einer gewissen Herrlichkeitsvorstellung entspräche. Wir haben, wenn wir rückblicken, drei große Epochen gehabt. Dessen sollen wir eingedenk sein. Die vielleicht größte, zugleich die erste, war die unter dem Soldatenkönig. Das war ein nicht genug zu preisender Mann, seiner Zeit wunderbar angepasst und ihr zugleich voraus. Er hat nicht bloß das Königtum stabiliert, er hat auch, was viel wichtiger, die Fundamente für eine neue Zeit geschaffen und an die Stelle von Zerfahrenheit, selbstischer Vielherrschaft und Willkür Ordnung und Gerechtigkeit gesetzt. Gerechtigkeit, das war sein bester Rocher de Bronze. Und dann? Und dann kam Epoche 2. Die ließ nach jener ersten nicht mehr lange auf sich warten und das seiner Natur und seiner Geschichte nach gleich ungeniale Land sah sich mit einem Male von Genie durchblitzt. Muss das ein Staunen gewesen sein. Ja, aber doch mehr draußen in der Welt als daheim. Anstaunen ist auch eine Kunst. Es gehört etwas dazu, Großes als groß zu begreifen. Und dann kam die dritte Zeit. Nicht groß und doch auch wieder ganz groß. Da war das arme, elende, halb den Untergange verfallene Land nicht von Genie, wohl aber von Begeisterung durchleuchtet, von dem Glauben an die höhere Macht des Geistigen, des Wissens und der Freiheit. Gut, Lorenzen. Aber weiter. Und all das, was ich da so hergezählt, umfasste zeitlich ein Jahrhundert. Da waren wir den anderen voraus, mitunter geistig und moralisch gewiss. Aber der Non Solicedo Adler mit seinem Blitzbündel in den Fängen, er blitzt nicht mehr. Und die Begeisterung ist tot. Eine rückläufige Bewegung ist da. Längst Abgestorbenes, ich muss es wiederholen, soll neu erblühen. Es tut es nicht. In gewissem Sinne freilich kehrt alles einmal wieder, aber bei dieser Wiederkehr werden Jahrtausende übersprungen. Wir können die römischen Kaiserzeiten, Gutes und Schlechtes, wiederhaben, aber nicht das spanische Rohr aus dem Tabakskollegium und nicht einmal den Krückstock von Sanssouci. Damit ist es vorbei. Und gut, dass es so ist. Was einmal Fortschritt war, ist längst Rückschritt geworden. Aus der modernen Geschichte der eigentlichen, der Lesenswerten, verschwinden die Battaglien und die Bataillone, trotzdem sie sich beständig vermehren. Und wenn sie nicht selbst verschwinden, so schwindet doch das Interesse daran und mit dem Interesse das Prestige. An ihre Stelle treten Erfinder und Entdecker. Und James Watt und Siemens bedeuten uns mehr als Du Guesclin und Bayard. Das Heldische hat nicht direkt abgewirtschaftet und wird noch lange nicht abgewirtschaftet haben, aber sein Kurs hat nun mal seine besondere Höhe verloren. Und anstatt sich in diese Tatsache zu finden, versucht es unser Regime, dem Niedersteigenden eine künstliche Hosse zu geben. Es ist, wie Sie sagen, aber gegen wen richtet sich's? Sie sprachen von Regime. Wer ist dies Regime? Mensch oder Ding? Ist es die von alter Zeit her übernommene Maschine, deren Räderwerk tot weiterklappert, oder ist es der, der an der Maschine steht? Oder endlich ist es eine bestimmte abgegrenzte Vielheit, die die Hand des Mannes an der Maschine zu bestimmen, zu richten trachtet? In allem, was Sie sagen, klingt eine sich auflehnende Stimme. Sind Sie gegen den Adel? Stehen Sie gegen die alten Familien? Zunächst nein. Ich liebe, habe auch Ursache dazu, die alten Familien. Und möchte beinahe glauben, jeder liebt sie. Die alten Familien sind immer noch populär, auch heute noch. Aber sie vertun und verschütten diese Sympathien, die doch jeder braucht, jeder Mensch und jeder Stand. Unsere alten Familien kranken durchgängig an der Vorstellung, dass es ohne sie nicht gehe, was aber weit gefehlt ist. Denn es geht sicher auch ohne sie. Sie sind nicht mehr die Säule, die das Ganze trägt. Sie sind das alte Stein- und Moosdach, das wohl noch lastet und drückt, aber gegen Unwetter nicht mehr schützen kann. Wohl möglich, dass aristokratische Tage mal wiederkehren. Vorläufig, wohin wir sehen, stehen wir im Zeichen einer demokratischen Weltanschauung. Eine neue Zeit bricht an. Ich glaube, eine bessere und eine glücklichere. Aber wenn auch nicht eine glücklichere, so doch mindestens eine Zeit mit mehr Sauerstoff in der Luft. Eine Zeit, in der wir besser atmen können. Und je freier man atmet, je mehr lebt man. Was aber Woldemar angeht, meiner sind Sie sicher, Frau Gräfin. Bleibt freilich als Hauptfaktor noch die Comtesse. Für die müssen Sie die Bürgschaft übernehmen. Die Frauen bestimmen doch schließlich alles. So heißt es immer, und wir sind eitel genug, es zu glauben. Aber das führt uns auf ganz neue Gebiete. Vorläufig Ihre Hand zur Besiegelung. Nun erlauben Sie mir, nach diesem unserem revolutionären Diskurse, zu den Hütten friedlicher Menschen zurückzukehren. Ich habe mich bei dem alten Herrn nur auf eine halbe Stunde beurlaubt und rechne darauf, dass Sie mich, wenn nicht bis ins Museum selbst, das dem Programm nach besucht werden sollte, so doch wenigstens bis auf die Schlossrampe begleiten. Lorenzen tat, wie gewünscht, und auf dem Wege zum Schloss plauderten beide weiter, wenn auch über sehr andere Dinge. »Was ist es eigentlich mit diesem Museum?«, fragte Melusine. »Kann ich mir doch kaum was Rechtes darunter vorstellen. Eine alte Papptafel mit Inschrift hängt da schräg über der Saaltür, alles dicht neben meinem Schlafzimmer, und ich habe mich etwas davor geängstigt.« »Sehr mit Unrecht, gnädigste Gräfin. Die primitive Papptafel, die freilich verwunderlich genug aussieht, sollte wohl nur andeuten, dass es sich bei der ganzen Sache mehr um einen Scherz als um etwas Ernsthaftes handelt.« Etwa wie bei Sammlung von Meerschaumpfeifen und Tabaksdosen. Und Sie werden auch vorwiegend solchen Seltsamkeiten begegnen. Andererseits aber ist es auch wieder ein richtiges historisches Museum, trotzdem es nur halb das geworden ist, worauf Herr von Stechlin anfänglich aus war. Und das war? Das war mehr etwas Groteskes. Es mögen nun wohl schon 20 Jahre sein, da las er eines Tages in der Zeitung von einem Engländer, der historische Türen sammle und neuerdings sogar für eine enorme Summe, ich glaube es waren 1.000 Pfund, die Gefängnistür erstanden habe, durch die Ludwig XVI. Und dann später Danton und Robespierre zur Guillotinierung abgeführt worden seien. Und diese Notiz machte solchen Eindruck auf unseren liebenswürdigen Stechliner Schlossherrn, dass er auch solche historische Türensammlung anzulegen beschloss. Er ist aber nicht weit damit gekommen und hat sich mit dem Küstriner Schlossfenster begnügen müssen, an dem Kronprinz Friedrich stand, als Katte zur Enthauptung vorübergeführt wurde. Doch auch das ist unsicher, ja, die meisten wollen nichts davon wissen. Nur Krippenstapel hält noch daran fest. Krippenstapel? Ja, der Name frappiert Sie, das ist nämlich unser Lehrer hier. Liebling des alten Herrn und sein Berater in derlei Dingen. Der hat ihm denn auch das gegenwärtige Museum, das man als Abschlagszahlung auf die historischen Türen ansehen kann, zusammengestellt. Außer dem angezweifelten Fenster werden Frau Gräfin noch ein paar fantastische Regentropfen finden und vor allem viele Wetterhähne, die von alten märkischen Kirchtürmen herabgenommen wurden. Einige sollen ganz interessant sein. Ich habe keinen Sinn dafür. Aber Krippenstapel hat einen Katalog angefertigt. Unter diesen Worten waren beide bis an die Rampe gekommen, auf der Engelke schon stand und auf die Gräfin wartete. Lorenzen empfahl sich, aber auch Melusine wollte nicht gleich ins Museum hinauf, zog es vielmehr vor, erst unten in das große Gesellschaftszimmer einzutreten und sich da zu wärmen. Engelke machte sich auch sofort am Kamin zu schaffen, was der Gräfin gut passte, weil sie noch manches fragen wollte. »Das ist recht, Engelke, dass Sie Kohlen aufschütten und auch Kienäpfel. Ich freue mich immer, wenn es so lustig brennt. Und oben im Museum wird es wohl noch kalt sein.« »Ja, kalt ist es, Frau Gräfin. Aber mit der Kälte, na, das ging am Ende noch. Und der viele Staub, der da oben liegt, das ginge vielleicht auch noch. Staub wärmt. Und die Dachtraufen und Wetterhähne tun auch keinem Menschen was.« »Aber was ist denn sonst noch?« Ich meine bloß die verdammten Dinger, die spinnen. Um Gottes Willen, Spinnen? Erschrak Melusine. Ja, Spinnen, Frau Gräfin. Aber so ganz schlimme sind nicht dabei. Solche mit dem Kreuz oben habe ich bei uns noch nicht gesehen. Bloß solche, die Schneider heißen. Ach, das sind die, die die langen Beine haben. Ja, lange Beine haben sie, aber sie tun einem nichts. Und eigentlich sind es sehr ängstliche Tiere und verkriechen sich, wenn sie hören, dass aufgeschlossen wird. Und bloß wenn Krippenstapel kommt, dann kommen sie alle raus und gucken sich um. Krippenstapeln, den kennen sie ganz gut. Und ich habe auch mal gesehen, dass er ihnen Fliegen mitbringt. Und machen sich dann gleich drüber her. Aber das ist ja grausam. Ist es denn ein guter Mensch? Oh, sehr gut, Frau Gräfin. Und als ich ihm mal sowas sagte, sagte er, ja, Engelke, das ist nun mal so. Einer frisst den anderen auf. Das Gespräch setzte sich noch eine Weile fort, dann sagte Melusine, nun, Engelke, ist es aber wohl die höchste Zeit für das Museum, sonst komme ich zu spät und sehe und höre gar nichts mehr. Ich bin nun auch wieder warm geworden. Dabei erhob sie sich und stieg die Doppeltreppe hinauf und klopfte. Sie wollte nicht gleich eintreten. Auf ihr Klopfen wurde sehr bald von innen her geöffnet. Und Krippenstapel mit der Hornbrille stand vor ihr. Er verbeugte sich und trat zurück, um den Platz freizugeben. Aber Melusine, deren Angst vor ihm wiederkehrte, zauderte, was eine momentane Verlegenheit schuf. Inzwischen war aber auch Dubslav herangekommen. Ich fürchtete schon, dass Lorenzen sie nicht herausgeben würde. Seine Gelegenheiten, hier in Stechlin ein Gespräch zu führen, sind nicht groß und nun gar ein Gespräch mit Gräfin Melusine. Nun, er hat es gnädig gemacht. Jetzt aber, Gräfin, halten Sie gefälligst Umschau. Vielleicht, dass Lorenzen schon geplaudert hat oder gar Engelke. So ganz im Dunkeln bin ich nicht mehr. Ein Küstriner Schlossfenster, ein paar Kirchendachreliquien und dazu Wetterhähne. Lauter Gegenstände, denn ich bin auch ein bisschen fürs Aparte, zu deren Auswahl ich Ihnen gratuliere. Wofür ich der Frau Gräfin dankbar bin, ohne sonderlich überrascht zu sein. Ich wusste, Damen wie Gräfin Ghiberti haben Sinn für derlei Dinge. Darf ich Ihnen übrigens zunächst hier diesen Lebuser Bischof zeigen und hier weiter einen Heiligen oder vielleicht Anachoreten. Beide, Bischof und Anachoret, sind sehr unähnlich untereinander, schon in Bezug auf Leibesumfang, der richtige Gegensatz von Refektorium und Wüste. Wenn ich den Heiligen hier so sehe, taxiere ich ihn höchstens auf eine Dattel täglich. Und nun denke ich, wir fahren in unserer Besichtigung fort. Krippenstapel war nämlich eben dabei, der Komtesse Armgard unseren derflingerschen Dragoner mit der kleinen Standarte und der Jahreszahl 1675 zu zeigen. Bitte, Gräfin Melusine, bemerken Sie hier die Zahl, dicht unter dem brandenburgischen Adler. Es wirkt, wie wenn er die Nachricht vom Siege bei Färbelin überbringen wolle. Dass es ein Dragoner ist, ist klar. Der Filzhut mit der breiten Krempe hebt jeden Zweifel, und ich habe es für mein gutes Recht gehalten, ihn auch speziell als derflingerschen Dragoner festzusetzen. Aber mein Freund Krippenstapel will davon nichts wissen. Und wir liegen darüber seit Jahr und Tag in einer ernsten Fehde. Glücklicherweise unsere einzige, nicht wahr, Krippenstapel? Dieser lächelte und verbeugte sich.